Kundgabe 6664. Empfangen durch Bertha Dudde am 9.10.1956. Gänzliche Hingabe an Gott. Es trifft euch alle der Gnadenstrahl Gottes, weil seine Liebe euch alle umfasst und er eines jeden Menschen Entwicklungsgang fördern möchte, wenn ihr euch nur nicht widersetzet. Um eines jeden Menschen Reifegrad weiß er, und er sucht ihn zu erhöhen. Also wird er auch alles so lenken und begünstigen, wie es euch dienlich ist. Und somit könnet ihr euch bedenkenlos ihm und seiner Führung anvertrauen. Er wird es recht machen. Das eine muss euch gewiss sein, dass alles, was euch im Erdenleben beschieden ist, nur eurem geistigen Ausreifen dienen soll und dass also nichts falsch ist, mag es euch nun freut oder leidvoll berühren. Und selbst wenn es offensichtlich menschliches Einwirken ist, muss es von Gott gewollt oder zugelassen worden sein. Und auch dann dienet es euch zur Vollendung, zur Aufwärtsentwicklung, zum Ausreifen der Seele. Und habt ihr euch vorerst diese Gewissheit zu eigen gemacht, dann werdet ihr auch mit innerer Ruhe jedes Geschehen aufnehmen, weil es nicht falsch sein kann, so wie ihr euch nur immer Gott und seiner Führung anvertraut. In der letzten Zeit vor dem Ende werden noch viele Mittel zur Anwendung kommen, um den Reifegrad einzelner Seele noch zu erhöhen oder Menschen auf den Weg zu drängen, der recht ist vor Gott. Es bleibt nicht mehr lange Zeit und darum sind auch zuweilen stärker wirkende Mittel nötig, um den Entwicklungsgang zu beschleunigen, wo dieses möglich ist. Es werden viele Menschen verstärktes Leid erfahren müssen. Es werden andere wieder besonders hart angefasst werden, weil sie in Lauheit ihren Erdenweg dahingehen. Es wird viel geschehen, was die Liebe Gottes fraglich erscheinen lässet. Unglücksfälle, Katastrophen und absonderliche Geschehen werden sich überstürzen und die Menschen in Angst und Schrecken versetzen. Aber es ist alles festgelegt im Heilsplan Gottes. Es kommt nichts über die Menschen ohne den Willen Gottes oder seine Zulassung. Und ihr Menschen alle könntet euch unbesorgt in seine Hand geben. Er wird jeden Einzelnen so führen, dass ihm jegliches Geschehen und Erleben zum Seelenheil dienen kann. Und die sich ihm voll vertrauend übergeben, die werden auch keinen Gang mehr eigenmächtig gehen. Jeder Schritt von ihnen wird gelenkt. Sie erkennen die göttliche Führung und unterstellen sich ihm bedingungslos. Darum braucht kein Mensch sich zu sorgen um seinen Erdenlebensweg, der nur die Bindung mit Gott hergestellt hat und seinen Willen zu erfüllen sucht. Er weiß sich gelenkt und geleitet und er lässt sich auch leiten ohne Widerstand und offensichtlich macht sich auch die göttliche Führung an ihm erkenntlich. Denn alle Widerstände lösen sich von selbst, alle Hindernisse werden hinweggeräumt, was unmöglich erschien, wird möglich. Die Gegenwart Gottes beweiset sich immer wieder, wo schrankenlose Hingabe an ihn vorangegangen ist. Diese Zuversicht sollen sich alle Menschen zu eigen machen, dass Gott das Leben dessen regelt, der sich ihm hingibt, und dass dann auch alles, was über ihn kommt, zur Erhöhung der Seelenreife beiträgt, wenn es ergeben, angenommen und ertragen wird. Dass dann aber auch die geistige Entwicklung niemals stillsteht, sondern fortschrittlich zurückgelegt wird. Es ist nur der Wille des Menschen nötig, Gott nahe zu kommen und von ihm angenommen zu werden. Und alles wickelt sich nun ab, diesem Willen entsprechend, und es gelangt der Mensch unwiderruflich zum Ziel. Jeder geistig strebende Mensch also kann sich unbesorgt treiben lassen, denn die Führung hat Gott schon übernommen von dem Moment an, wo der Wille des Menschen sich ihm zuwandte. dann lässet er ihn auch nicht mehr von seiner Hand. Und je weniger Widerstand er findet, desto leichter ist der Aufstieg zur Höhe, auch wenn das Leben dem Menschen schwer und leidvoll dünkt. Aber es führt zum Ziel, und es kann die nur noch kurze Erdenlebenszeit noch hohe geistige Erfolge eintragen, weil der Gnadenstrom Gottes in dieser letzten Zeit unaufhörlich fließet und weil jeder Mensch in diesem Gnadenstrom untertauchen kann und seine Seele kraftvoll wird und die Liebe Gottes stets mehr spürt und sich ihr hingibt. Die Hingabe an Gott ist alles, was er von den Menschen verlangt, um dann seine göttliche Liebe und Gnadensonne erstrahlen zu lassen und jedem Menschen dann zuzuwenden, was er benötigt, um seine Seelenreife zu erhöhen in der kurzen Zeit bis zum Ende. Amen.